suchte ein Lied. Frag warum, für wen, für wen. Vor ihm an der Wand Fotografien. Alt Berlin auf ganz Papier. Er weinte und lachte, nur für uns total perfekt. Er liebte und hasste, doch er hat viel zu viel gesehen. Du fragst warum, für wen, denn er war der Star, er war der Clown, jeder.